nicht alle Tasten im Schrank und pass mir nicht an, auch nicht als erwachsener Mann. Der Affe ist krank, bitte besser fass mir nicht an. Kack auf Hasan, setz ihn an im Brand. Yeah, yeah, ich hör sie sagen jetzt Nablo 53 Hamburg West 187 Psychopath Flow. Chromschwarz ist der Farbton. Ich mach dich süchtig nach dem Haze, nimm dein Geld und das war's schon. Gleich nach dem Aufwachen, Haut waschen, Bett zu ner Couch klappen, Maxwell am Ausrasten. Trotz Kleingeld ein drauf machen, Saugflaschen literweise weg, brauche Cash und Klaub auf Taschen. Alex, nein, es gibt kein Zurück mehr. Nur noch geradeaus, nie wieder rückwärts. Ein Verrückter, der ohne TÜV fährt. Du willst Authentik? Komm ein Stück näher. Diese beiden sind wieder mal außer Kontrolle. Saufen die Shivas und rauchen die Knolle. Egal welcher Tag, denn das spielt keine Rolle. Wir kommen, das Ziel ist die Sonne. Diese beiden sind wieder mal außer Kontrolle. Stets fokussiert auf die lilane Rolle. Wir machen Schnapp und posieren deine Olle. Willkommen, das Spiel hat begonnen. Außer Kontrolle, blau an der Schranke. Wir rauchen Platz mit einem Haufen von Schlampen. Der Wodka leer und wir laufen zur Tanke. Rauben sie aus, das kommt 1000 Beamte. Deine Frau will tanzen, ausflippen Ecstasy. Wir machen Party, ausgiebig Exzessiv. Wir hauen sie Tag Team weg zum Beat. Im schwarz getönten Lexus Jeep. Yeah, yeah. Maxwell, Technik, mies Tanz mit dem Teufel. Schon seit der Schulzeit ranzen voll Beutel. Linksgang unter Leute, hab sogar Spaß dran. Chill den ganzen Tag lang auf der Parkbank. Immer noch schwarz, wann ich weiß, wie es geht. Der Jägermeister läuft, die Karriereleiter steht. Hab den Scheiß in den Wien, leg ein Stein in mein Weg. Und du kriegst mit uns zwei ein Problem. Ja, ja. Diese beiden sind wieder mal außer Kontrolle. Saufen die Shivas und rauchen die Knollen. Egal welcher Tag, denn das spielt keine Rolle. Wir kommen, das Ziel ist die Sonne. Diese beiden sind wieder mal außer Kontrolle. Stets fokussiert auf die lilane Rolle. Wir machen Schnapp und posieren deine Olle. Willkommen, das Spiel hat begonnen.